Was lehren uns die Gebote? Die Gebote lehren uns alles, was wir tun sollen, um Gott zu gefallen. Und das alles kann man kurz zusammenfassen in die Worte: Gott über alles lieben und um der Liebe Gottes willen den Nächsten wie uns selbst. Wie gehst du ja selber ausdrücklich gelehrt hat, haben wir ja vor kurzem das gehabt im Sonntagsevangelium. 16. oder 17. Sonntag nach Pfingsten. Und sie gerade das Haus umbauen, oder was? Ja, so viele. Also, macht nichts. Also, alles ist zusammengefasst im großen Gebot der doppelten Liebe, Gott über alles lieben, uns um Gottes Willen den Nächsten wie uns selbst, was wir sehr mangelhaft bei uns nur tun. Es gibt viele Möglichkeiten zum Wachstum.